1. Die sind die Nach kommen Arons und Moses, deren Jeskicht zu der Zeit beginnt, als Jahwe mit Mose auf dem Berg Sinai sprach. 2. Die son Arons waren Nadab, der Erstgeborene, Abihu, Eleazar und Ithamar. 3. Die son Arons waren die gesalbten Priester, die durch ein besondere Einsetzung für den Priesterdienst bestimmt wurden waren. 4. Nadab und Abihu starben jedoch vor Jahwe in der Sinai Wust, weil sie ein unzulassiges Feuer opfer darbrachten, da sie kein Son hatten, übernahmen Eleazar und Ithamar den Priesterdienst unter der Aufsicht ihres Vaters Aaron. 5. Daraufhin sprach Jahwe zu Mose, 6. Lass den Stamm Levi vortreten und stell in dem Priester Aaron zur Seat, damit sie ihn dienen. 7. Ihr Aufgabe ist es, sichem die Belange Arons und der gesamten Gemeinde vor dem Offenbarung selbst zu kommen und somit den Dienst und der Wohnung zu verrichten. 8. Des Weiteren sollen sie algerate des Offenbarung selbst soeals, was für die Israeliten zu besorgen ist, pflegen und auf dies Weise den Dienst und der Wohnung ausführen. 9. Du sollst die Leviten Aaron und seinen Sonen übergeben. Sie sollen ihnen von den Israeliten als Wohlstandiges Agentum zur Verfügung gestellt werden. 10. Aaron und sein Son Hingen sollst du beauftragen, ihren Priesterdienst zu vershen, jeder unbefugt, der sich nahet, musketotet werden. 11. Jahwe sprach ernut zu Mose. 12. Ich habe die Leviten aus der mit der Israeliten ausgewählt, im Sie anstelle aller Erstgeborenen Israels, die zu es den Mutterschoss durch broken haben, für mich in Anspruch zu nehmen. 13. Den al Erstgeborenen gehoren mir, und dem Tag, als ich al Erstgeburten in Ägypten totet, habe ich, Jahwe, mir al Erstgeburten in Israel, so wohl mention als auch v, gewet, so dass Sie mein Agentum sind. 14. In der Sinewu sprach Jahwe weiter zu Mose. 15. Zal Dyson Levi's Nakiren Familien und Geschlechten, du sollst al manlichen Personen von einem Monaten und Deruba Erfassen. 16. Mose 40 die Zaling Gemus dem Befehl Jahwe's aus, y es im aufgetragen Worden war. 17. Dyson Levi's waren nementlich Gerson, Kahath und Merori. 18. Dyson Gersons, Nakiren Geschlechten Jordnet, waren Libnian Sime. 19. Dyson Carhaths, Nakiren Geschlechten, waren Amram, Jizhar, Hebron und Uziel. 20. Dyson Meroris, Nakiren Geschlechten, waren Mahili und Musi, die sind die Geschlechter der Leviten Gemus Ira Abstammung. 21. Von Gerson Stammen die Geschlechter der Libniter und der Simiter, Welsh die Gersoniter bilden. 22. Die Gesamtzahl der gesalten männlichen Personen ab einem Monat betrug 7500. 23. Die Geschlechter der Gersoniter lagerten stets westlich hinter der Wohnung. 24. Das Oberhaupt der Gersoniter war Eliasaph, der Sohn Lael's. 25. Die Son Gersons waren am Offenbarung zelt für die Wohnung, das Zeltdach, dessen Überdeck und den Vorhangem Eingang des Offenbarung zeltes zuständig. 26. Des Weiteren oblag ihnen die Fliege der Vorhänge des Vorhangs am Eingang des Vorhofs, der die Wohnung und den Alter umgab, so ihr des Huge Origin Sale und alle damit verbundenen Aufgaben. 27. Von Kahath stammen die Geschlechter der Amramiter, Jezahariter, Hebroniter und Ozilite, Welsh die Kahathite bilden. 28. Ihr Anzahl der gesalten männlichen Personen ab einem Monat betrug 8600, die für die Aufgaben am Heiligtum während wörtlich waren. 29. Die Geschlechter der Kahathite lagerten stets südlich und der Langside der Wohnung. 30. Das Oberhaupt der Kahathite war Eliasaphan, der Sohn Uziels. 31. Ihr Zuständigkeit umfasst die Lade, den Tisch, den Luchter, die Altair, die Heiligen Gerät, die für den Dienst verwendet werden, so I den Vorhang und el damit verbunden in Tartigkeiten. 32. Eleazar, der Sohn des Priesters Aaron, war das Oberhaupt über all Leviten Führer und hat die Aufsicht über Diagenogen, die Aufgaben am Heiligtum verrichteten. 33. Von Meroi stammen die Geschlechter der Mahiliter und der Musiter, Welsh die Meroiter bilden. 34. Die Gesamtzahl. Der gesalten männlichen Personen ab einem Monat Betrag 6200. 35. Das Oberhaupt der Mehrerite war Zuriel, der Sohn Abihails, S.I. lagerten stets nordlichen der Langzeit der Wohnung. 36. Den Sohnen Mehrerite blag die Verantwortung für die Bretter der Wohnung, deren Riegel, Sohlen und Fass, einschließlich aller Zuchorigen Gerät und aller damit verbundenen Aufgaben. 37. Des Weiteren waren S.I. für die Sohlen des Vorhofs ringsam im Itieren Fassen, Flocken und Seilen zuständig. 38. Mose und Aaron mit seinen Sohnen, die den Dienstem heiligtem für die Israeliten verrichteten, lagerten ostlich vor der Wohnung, also vor dem Offenbarungszelt, jeder unbefugt, der sich nahert, sollte getotet werden. 39. Die Gesamtzahl aller von Mose und Aaron Gemus Jahwehs Befehl gesalten männlichen Leviten ab einem Monat Betrag 22.000. 40. Jahweh befahl Mose, Zahl al Manlichen erstgeboren in der Israeliten ab einem Monat und erfass ihr Namen. 41. Du sollst die Leviten für mich, Jahweh, als Ersatz für al erstgeboren in unter den Israeliten nehmen und das wie der Leviten als Ersatz für al erstgeburten des Vies der Israeliten. 42. Mose zahlte daraufhin al erstgeboren in unter den Israeliten, y es im Jahweh befohlen hat. 43. Die Gesamtzahl der gesalten männlichen Erstgeborenen ab einem Monat Betrag 22.273. 44. Jahweh sprach weiter zu Mose, 45. Nimm die Leviten als Ersatz für al Erstgeborenen unter den Israeliten und das wie der Leviten als Ersatz für deren wie, damit die Leviten mir gehören, ich bin Jahweh. 46. Bezüglich der Auslosung der 273 Israelitischen Erstgeborenen, die Anzahl der Leviten übersteigen, 47. Sollst du für jede Person 5 Shekel erheben, dies Erhebung muss nach dem Heiligen Gewicht erfolgen, wobei ein Shekel 20 Jahr entspricht. 48. Dieses Geld sollst du Aaron und seinen Sohnen als Lösegeld für die Überschüssigen Erstgeborenen übergeben. 49. Mose erhob daraufhin die Losgeldsum von Dengenigen, die über die Dirch die Leviten ersetzten Erstgeborenen hinausgingen. 50. Von den Erstgeborenen der Israeliten sammeltio insgesamt 1365 Shekel nach Heiligem Gewicht. 51. Mose übergab die Losgeldsum Aaron und seinen Sohnen, genau wie Jahweh es ihm befohlen hat.